wenn es sich auch eingebürgert hat, von beiden Systemen wie von spiegelbildlichen Organisationen zu sprechen, so gibt es doch einen fundamentalen Unterschied. Bei der NATO handelt es sich um ein militärisches Bündnis, das den Partnern garantiert, ihre Freiheit zu erhalten. Der Warschauer Pakt dagegen war jahrzehntelang das militärische Instrument der Sowjetunion, um die Staaten Osteuropas in Unfreiheit zu halten. Dieser Gegensatz wurde 40 Jahre lang der Kalte Krieg genannt. Das östliche System hat sich seit Beginn von Gorbatschows Perestroika nach und nach gelockert, bis im vorigen Jahr der friedlichen Revolutionen überall in Ost- und Mitteleuropa die Demokratie ihren Einzug halten konnte. Steht damit der Warschauer Pakt vor der Auflösung? Ausschließen lässt sich in dieser Zeit offenbar nichts mehr. Von einem funktionierenden Militärbündnis kann man hier nicht mehr sprechen. Was folgt daraus für die NATO? Wird auch sie in einen Auflösungsprozess geraten, wird das westliche Verteidigungsbündnis entbehrlich. Die Abschaffung der NATO will im Ernst wohl niemand. Selbst die Sowjetunion verspricht sich von ihr Stabilität. Das Ziel wird vielmehr sein, das Sicherheitsbündnis in eine politische Organisation weiterzuentwickeln. Wie wird die neue Rolle aussehen? Die Militärbündnisse im Wandel, eine Dokumentation von Rüdiger Offergeld. Die Zukunft Deutschlands und seine Einbindung in Europa beherrscht die internationale Politik. Unter den europäischen Staaten scheint es einen breiten Konsens darüber zu geben, dass künftige Gesamtdeutschland auf keinen Fall in eine wie auch immer geartete Neutralität zu entlassen. Warum? Eine Antwort auf diese Frage gab Bundesaußenminister Genscher kürzlich vor dem Bundestag. Ich halte es für einen großen Gewinn für die Stabilität in Europa, dass so nachdrücklich und so schnell und politisch so breit abgesichert der Gedanke der Neutralisierung Deutschlands abgelehnt worden ist. Ich denke, das Konzept kann nicht heißen Neutralisierung, sondern das Konzept muss heißen Abrüstung in Europa, um damit die militärischen Hindernisse des Annäherungsprozesses schrittweise, aber mit großen Schritten abzubauen. Wenn die Mauer aus Steinen fällt, müssen auch die Mauern aus Raketen und Panzern abgebaut werden. Das ist die Notwendigkeit. Und wir stellen ja fest, dass die Ablehnung des Konzepts der Neutralisierung nicht nur bei den westlichen Staaten, sondern auch bei Staaten des Warschauer Pakts am Boden gewinnt. Dass man dort wie bei uns, wie im Westen, es nicht als vorteilhaft ansieht, wenn Deutschland durch seinen Status in eine Isolation gehört, in die es gar nicht hinein will. Wir wollen uns ja einbinden in das Schicksal Europas. Der Begriff Neutralität ist heute überholt. Er stammt aus dem politischen Denken des 19. Jahrhunderts. Er definiert sich durch die politische und militärische Selbstständigkeit der einzelnen Nationalstaaten. Der Nationalstaat im klassischen Sinn büßt immer mehr seine Bedeutung ein zugunsten einer immer stärkeren Kooperation oder gar engeren Integration in einen Verbund europäischer Staaten oder einen Bundesstaat. Wie Außenminister Genscher glaubt auch Carsten Vogt, Bundestagsabgeordneter der SPD und deren Sicherheitsexperte, nicht daran, dass ein neutrales Deutschland im Sicherheitsinteresse der Sowjetunion liegen kann. Weil jenseits von dem, was der eine oder andere Vertreter der Sowjetunion heute sagt, in Wirklichkeit die Sowjetunion kein Interesse daran hat, dass ein künftiges Gesamtdeutschland seine Verteidigungspolitik als Nationalstaat organisiert, zwischen den Blöcken herum vagabundiert und dem Beispiel von Schweden folgt, das neutral ist, aber sehr viel für Verteidigung ausgibt. Und wir wollen Abrüstung, wir wollen ein Gesamtdeutschland, das in eine europäische Sicherheitsstruktur eingebunden ist. Und das ist eigentlich auch das Interesse der Sowjetunion. Deshalb glaube ich, dass der Begriff der Neutralität im klassischen Sinne nicht den Interessenlagen der Deutschen, aber auch nicht den Interessenlagen unserer Nachbarn in Ost und West entspricht. Auch Alfred Dregger, der Fraktionsvorsitzende der Unionsparteien, wendet sich gegen eine Neutralisierung Europas. Allerdings mit einer etwas anderen Begründung. Er setzt weiter auf Verteidigungsfähigkeit, auch bei Abrüstung und Entspannung. Das wäre eine Lösung, die die Ergebnisse der demokratischen Revolution in der DDR umdrehten, zu einer Machterweiterung der Sowjetunion und der kommunistischen Welt. Denn Neutralität für Gesamtdeutschland würde bedeuten, dass 58 Millionen Deutsche aus der Westallianz ausschieden und nur 15 Millionen Deutsche aus der östlichen Allianz. Das ist ein sehr ungleiches Verhältnis. Und wenn man sich die Dinge näher ansieht, die Sowjetunion liegt hier auf dem eurasischen Kontinent als Weltmacht. Die Sowjetunion kann sich selbst verteidigen. Die Bundesrepublik Deutschland und die anderen Mittelmächte und Kleinstaaten Europas können sich nicht allein verteidigen. Sie brauchen das Bündnis. Sie brauchen auf absehbare Zeit sogar die Unterstützung des amerikanischen Verbündeten. Nein, das ist ein absurder Vorschlag, den wir mit Entschiedenheit zurückweisen. Bei allen Parteien des Deutschen Bundestages, ausgenommen den Grünen, gibt es einen breiten Konsens darüber, dass die Vereinigten Staaten nicht aus der Verantwortung für eine Neuordnung Europas entlassen werden dürften. Was die Einbettung der künftigen deutschen Entwicklung in einen europäischen Sicherheitsprozess angeht, so wurde vor 6 Wochen in Ottawa anlässlich einer Konferenz der Außenminister der NATO und des Warschauer Pakts über das Abrüstungsziel eines offenen Himmels Prozess und Fahrplan der künftigen Verhandlungen über Deutschland festgelegt. Dabei wurde das Verfahren 2+4 gewählt, wonach nach den Wahlen in der DDR gemeinsam Gespräche zwischen den beiden deutschen Regierungen und den 4 Mächten USA, Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion mit dem Ziel der Verbindung zwischen deutscher Einheit und Europas Sicherheit beginnen sollen. Außenminister Genscher zeigte sich über diese Vereinbarungen im Bundestag sehr befriedigt. Symbolisch sind diese Vereinbarungen in ihrem Zusammenhang und symbolisch ist auch der Ort. Der Ort bringt zum Ausdruck, dass das Schicksal Europas untrennbar verbunden ist mit den Demokratien Nordamerikas. Und seinen Blick auf die nahe Zukunft richtend, bezeichnete es Genscher als die Aufgabe der Politik heute, gesamteuropäische Strukturen der Sicherheit zu entwickeln. Er meint damit, dass solche Strukturen die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion einschließen. Symbolisch ist, dass zu den wichtigsten Ergebnissen gehört die Einigung über die Abhaltung einer KSZE-Gipfelkonferenz noch im Jahre 1990. Die Zeit drängt, damit wir gesamteuropäische Strukturen der Zusammenarbeit auch bei der Sicherung unserer Existenz, nämlich bei der Sicherung des Friedens, schaffen können. Wie aber sollen die neuen gesamteuropäischen Sicherheitsstrukturen aussehen? Anders gefragt, kann ein vereinigtes Gesamtdeutschland Mitglied der NATO sein? Washington und die anderen NATO-Verbündeten bestehen darauf. Dazu aber sagt die Sowjetunion strikt Nein. Hans-Dietrich Genscher will zwar ein vereinigtes Deutschland als Mitglied der NATO sehen, reklamiert aber für das Gebiet der DDR einen Sonderstatus, also keine Stationierung von NATO-Truppen drüben. Egon Bahr hält alle diese Vorschläge nicht für realisierbar. Für ihn bedeutet der Terminus gesamteuropäische Sicherheit ganz konkret ein vollkommen neues Sicherheitssystem, das an die Stelle von NATO und Warschauer Pakt zu treten hat. Also meiner Meinung nach ist es ganz undenkbar, dass Gesamtdeutschland in die NATO geht. Mehrere Gründe. Ich kann nicht die vorne Verteidigung an die Oder verlegen. Auch die Vorstellung von Herrn Stoltenberg oder Herrn Genscher halte ich ganz irreal, dass für die DDR ein Sonderstatus verminderter Sicherheit oder verminderten Rechts geschaffen wird. Das heißt, dass die DDR oder das Gebiet der ehemaligen DDR dann nicht in die Verteidigungsverpflichtungen der ehemaligen Bundesrepublik kommt. Vor allen Dingen gibt es einen ganz anderen Punkt. Das ist ein politischer Punkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tschechen und die Polen und die Ungarn sagen, warum nur diese seltsamen Deutschen, warum nicht wir auch? Man wird doch den Polen und Tschechen und Ungarn nicht verweigern können, was man den Deutschen in der DDR zubilligt. Nun ist es ganz sicher so, dass wir Gorbatschow nicht wirksam helfen können, aber wir könnten Einfluss genug haben, mit solchen törichten, möglichen Perspektiven ihn stürzen zu helfen, denn das kann er nicht. Also aus allen diesen Gründen bin ich für ein europäisches Sicherheitssystem, in dem die beiden Blöcke NATO und Warschauer Vertrag aufgehen. Der Erfolg der demokratischen Revolutionen in Europa hat die sicherheitspolitische Lage in Europa so nachdrücklich verändert, dass derartige, alle europäischen Staaten einbeziehende Sicherheitsstrukturen möglich geworden sind. Denn weder ein demokratisches Polen noch ein demokratisches Ungarn und schon gar nicht eine demokratische DDR können die Absicht haben, den Westen anzugreifen. Aus welchen Gründen auch? Vertreten sie doch gleiche und ähnliche politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ziele. Noch einmal Carsten Vogt. Damit fallen wesentliche Ursachen von Misstrauen und Unkalkulierbarkeit weg. Und wenn der Warschauer Pakt überwiegend aus demokratischen Staaten besteht, dann können die auch keinen Überraschungsangriff koordinieren, weil das in einer solchen politischen Struktur von Demokratien gar nicht geht. Aus diesem Grunde ist das ein Punkt, wo allein die Demokratisierung als solche die sicherheitspolitische Landschaft verändert. Wenn aber die Feindschaft zwischen Ost und West abgebaut sein wird, muss sich dann nicht auch die Strategie der NATO ändern. Eine Strategie, die entwickelt wurde, einen feindlichen Gegner aus dem Osten davon abzuhalten, die Bundesrepublik zu erobern. Weiter gefragt, brauchen wir dann überhaupt noch eine nukleare Abschreckung? Macht es Sinn, politische Partner abzuschrecken? Wir fragten Admiral Wellershoff, den Generalinspekteur der Bundeswehr. Die Grundsätze dieser Strategie können sich meines Erachtens gar nicht überholen, weil, wenn man so will, es keine Alternative zur flexiblen Reaktion gibt. Die Alternative kann ja nur sein, überhaupt keine Reaktion oder massive Vergeltung. Das kann es ja wohl nicht sein. Wenn man dann in Einzelheiten geht, wird man feststellen, es gibt auch keine Alternative, zum Beispiel zu dem Grundsatz der Minimierung des Schadens oder der schnellen Kriegsbeendigung. Man kann dann auch jeweils wieder sich überlegen, was denn da alternativ möglich wäre. Die Ausformung dessen allerdings, die wird sich sicherlich verändern. Die klassische Fragestellung ist ja das Element der Vorneverteidigung. Da kann man zunächst mal feststellen, es ist ja ganz normal, dass Staaten, die sich verteidigen, sich an ihren Grenzen, also vorne verteidigen. Insofern ist das noch ein sehr allgemeiner Grundsatz. Auf der anderen Seite werden ja möglicherweise in Europa Entwicklungen eintreten, wo die Definition da etwas schwieriger wird. Deshalb wird man von der starren, grenzbezogenen Überlegung in Sachen Vorneverteidigung vielleicht zu einer mehr allgemeineren Formulierung kommen, die ich mal so vorläufig als die Vorneverteidigung unserer Interessen bezeichnen würde. Admiral Wellershoff antwortet also auf die Frage, ob sich die NATO-Strategie ändern muss, mit Jein. Man merkt seinen Formulierungen an, dass er selbst nicht so sicher ist. Was könnte er mit der Formel vorne Verteidigung unserer Interessen gemeint haben? Meint er militärische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Interessen? Das Militär scheint verunsichert. Die historischen Prozesse laufen gegenwärtig so schnell ab, dass es allen schwer gemacht ist, ihnen schnell zu folgen. Carsten Vogt, der SPD-Politiker, nimmt eine eindeutigere Position ein. Da muss man unterscheiden zwischen dem Ziel und den Schritten in Richtung auf dieses Ziel. Ziel muss es sein, das System der Abschreckung zwischen Ost und West durch Abrüstung, aber auch durch Abbau von Feindschaft zu überwinden. Aber wenn die andere Seite risikoscheu wird, wenn sie demokratisch wird, dann verändert sich das politische Verhältnis zwischen Ost und West und damit verändert sich eigentlich die politische Voraussetzung von Abschreckung, nämlich potenzielle Feindschaft. Und es verändert sich auch die Risikobereitschaft. Wenn man das ins Kalkül zieht, dann kann man jetzt schon bereits aus der Veränderung der sicherheitspolitischen Lage die Konsequenz ziehen. Kurzstreckenraketen und nukleare Gefechtsfeldwaffen sind auch aus diesem Grunde nicht mehr erforderlich. Eine flexible Abschreckung ist nicht mehr erforderlich, denn sogar die Befürworter der Abschreckung müssen sagen, man braucht nicht eine so große Flexibilität bei einem so risikoscheuen potenziellen Gegner. Ich sage aber darüber hinaus, ich will eine Überwindung der Abschreckung überhaupt. Ich sehe nur noch nicht, dass alle Nuklearwaffen abgeschafft werden in der Welt. Es überrascht nicht, dass das Militär versucht, am sicherheitspolitischen Status quo festzuhalten, solange es geht. Es ist eben auch die Aufgabe der Politik, die Sicherheitsbedürfnisse des Landes zu bestimmen und daraus die entsprechende Politik zu formulieren. Dass sich die Sicherheitsbedürfnisse der Bundesrepublik entscheidend geändert haben, darüber besteht in allen Parteien Einigkeit. Und es ist eine erfreuliche Tatsache, dass die beiden großen Parteien, CDU und SPD, wie übrigens auch die FDP, zu ähnlichen sicherheitspolitischen Schlussfolgerungen kommen. Die neue sicherheitspolitische Formel lautet: Sicherheit nicht gegeneinander, sondern miteinander. gemeinsame Sicherheit, wie es die SPD formuliert, Sicherheit miteinander, voreinander, wie es CDU-Mann Alfred Dregger kürzlich ausdrückte. In der Zeitschrift Europäische Wirkunde im Dezember des vergangenen Jahres schrieb der CDU-Fraktionsvorsitzende, Zitat: Wenn aber der NATO nicht mehr ein an Panzern und anderem kampfentscheidenden Großgerät mehrfach überlegener Gegner gegenüberstünde, der aus der Tiefe seines Raumes heraus gegen uns operieren und seine Schwerpunkte wählen könnte, dann könnte sie in anderer Weise, und zwar vorne, eine zusammenhängende Verteidigung organisieren. Mit Hilfe moderner Such- und Lenkungstechnik könnte das Feuer des Verteidigers so verdichtet werden, dass er dem Angreifer überlegen wäre. Das erfordert konventionelle Strukturänderungen, die nur durch Abrüstung einerseits und Modernisierung andererseits möglich werden. Das Ziel ist eine Verteidigerüberlegenheit auf beiden Seiten. Es liegt auf der Hand, dass man dies nur miteinander vereinbaren kann. Meine Formel: Sicherheit miteinander, voreinander. Das klingt wie Abschied vom militärischen Konfrontationsdenken. Und im Gespräch äußert sich Alfred Dregger ähnlich. Ja, wir haben ja zurzeit Verhandlungen in Wien zwischen Ost und West. Und wenn sie so erfolgreich verlaufen, wie jetzt anzunehmen ist, dann würden die Streitkräfte im konventionellen Bereich drastisch verringert auf ein Maß, das zur Durchführung die Verschrottung von 40.000 Panzern etwa enthalten müsste. Das ist der erste Akt. Der zweite Akt dieser Konferenz sollte dann dazu führen, dass bei den Waffensystemen solche beschränkt werden, die zur Offensive besonders geeignet sind. Also große operative Panzerverbände, dass man dagegen solche Waffensysteme zulässt, die wie Minen oder intelligente Munition, die sich ihre Ziele selbst sucht, den Verteidiger begünstigt. Wenn wir beides erreichen, eine drastische Verringerung und eine Verteidigerdominanz, dann ist sicherlich die Lage wesentlich entspannter, weil ja die Angriffsfähigkeit vermindert ist. Und dann kann auch die Zahl der Atomwaffen wesentlich stärker vermindert werden, die bisher ja das einzige Gegengewicht gegen eine solche Angreiferüberlegenheit sind. Doch wie immer liegt der Teufel im Detail. Bei der Definition von Waffen und Waffentypen muss bei der Wiener Konferenz noch umfangreiche Arbeit geleistet werden. Dennoch, wir blicken in eine neue sicherheitspolitische Zukunft Europas. Es ist durchaus möglich, dass es in absehbarer Zeit Streitkräfte geben wird, die sich zwar verteidigen können, die aber nicht mehr zum Angriff fähig sind. Dann spätestens muss die NATO, müssen die Militärbündnisse ihre neue politische Rolle zur Stabilisierung Europas gefunden haben. Die Entwicklung in Deutschland lässt nicht mehr viel Zeit. Das war Hintergrundpolitik. Heute die Militärbündnisse im Wandel. Neue Rolle für NATO und Warschauer Pakt. Eine Sendung von Rüdiger Offergeld und Otto Toussaint. Mit den jüngsten Übergriffen rumänischer Nationalisten auf ungarische Minderheiten in Siebenbürgen ist der schwelende Nationalitätenkonflikt erstmals seit dem Sturz der Diktatur offen ausgebrochen. Bereits seit Wochen findet ein administrativer Kleinkrieg zwischen beiden Nationen innerhalb Rumäniens statt. Die ungarische Minderheit fordert für sich Autonomierechte und verwies alle rumänischen Schüler aus den ungarischen Schulen. Die Rumänen wiederum behindern den Post- und Zeitungsversand aus Ungarn zu den Minderheiten in Siebenbürgen und erlauben auch keine ungarischen Geschichtsbücher in den Schulen der Minderheit. Umstritten ist die Frage, wer das ältere Heimatrecht in Siebenbürgen erworben hat. Die Ungarn oder die Rumänen, die als Nation jedoch erst sehr viel später geprägt wurden. Das teilweise gewaltsame Vorgehen einer rumänisch-nationalistischen Organisation gegen die ungarische Bevölkerung von Târgu Mureș hat inzwischen die Regierung in Budapest zu einer dringenden Note an UNO-Generalsekretär Pires de Cuellar veranlasst. In dieser Note wird auf die andauernden Menschenrechtsverletzungen gegenüber der ungarischen Minderheit in Rumänien hingewiesen und es werden Maßnahmen von den Vereinten Nationen verlangt. Es ist dies das erste Mal, dass die ungarische Regierung seit dem Umsturz in Rumänien in dieser Schärfe in dem Konflikt Partei ergreift. Unklar bleibt weiterhin die aktuelle Lage in der Stadt Târgu Mureș. Zehntausende von Ungarn haben gegen die Übergriffe protestiert, bei denen mindestens 15 Personen teilweise schwer verletzt wurden. eine nationalistische rumänische Bewegung unter dem Namen Vatra Romaniasca, die Wiege oder der Herd Rumäniens, hatte gut organisiert in Târgu Mureș ein Haus der ungarischen Demokratischen Front überfallen und verwüstet. Nach Angaben der Budapester Regierung sollen dabei Polizei und Militär tatenlos zugeschaut haben. Der rumänische Übergangspräsident Iliescu hatte in einer Fernsehansprache zu den Übergriffen Stellung genommen, ohne dabei die nationalistische Organisation namentlich zu erwähnen oder gar zu kritisieren. Als Anlass für das Aufbrechen des Konfliktes gilt ein Streik ungarischer Medizinstudenten, die ab sofort eine Ausbildung in ihrer Muttersprache verlangen. Die Stadt Târgu Mureș, auf Deutsch Neumarkt, auf Ungarisch Moros-Vosvarheli, in der es zu den Zusammenstößen kam, hat eine besondere historische Bedeutung. Denn diese Stadt war das Zentrum der ungarischen autonomen Region, die von Ceausescu aufgelöst worden war. In Târgu Mureș wurde der letzte siebenbürgische Fürst gekrönt zu einer Zeit, als das Gebiet noch zur österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie gehört hatte. Die symbolische Bedeutung des Ortes für eine ungarische Minderheitenbewegung in Rumänien ist jedoch erst dann richtig zu verstehen, wenn man weiß, dass in Târgu Mureș die Anhänger des ungarischen Nationalhelden Kossuth hingerichtet worden waren, der seit Mitte des letzten Jahrhunderts als Symbolfigur des ungarischen Freiheitskampfes gilt. Ein zweiter Urnengang nach der ersten Runde der Regional- und Kommunalwahlen in der Russischen Föderation, in der Ukraine und in Weißrussland im März hat jetzt offenbar den sowjetischen Reformkräften zum politischen Durchbruch verholfen. Rückenwind für die beschleunigten Reformen im Lande und für Strukturveränderungen vielleicht auch in der KBDSU. Unser Korrespondent Eduard Neumeier aus Moskau. Die Kommunistische Partei der Sowjetunion steht vor der Spaltung. Die ungefähr 350 Angehörige zählende Interregio-Gruppe im Volkskongress der Sowjetunion, also mehr als 15% der 2250 Volksdeputierten, will im Mai eine sozialdemokratische Partei der Sowjetunion gründen. Auf dem Wege dahin will diese Gruppe, ihren eigenen Angaben zufolge aus 162 Parteiclubs in 102 Städten aus 13 Sowjetrepubliken entstanden ist, im ganzen Lande sozialdemokratische Initiativen und Gruppen bilden. Ob die Anhängerschaft tatsächlich schon in die Hunderttausende geht, wie der Koordinierungsrat der Demokratischen Plattform behauptet, ist nicht nachprüfbar. Dass es sich dabei aber keineswegs um ein sektiererisches Häufchen handeln kann, ist aus dem Umstand zu ersehen, dass die Parteizeitung Pravda am 3. März schon das Grundlagenpapier der Demokratischen Plattform vor und zur Diskussion gestellt hat. Der Demokratischen Plattform gehört als der ohne Zweifel populärste Politiker Boris Jelzin an, der sich zum Ziel gesetzt hat, Präsident der russischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik zu werden. Ein pikantes Detail keineswegs am Rande, der spirituelle Kopf ist der Leiter der Kommunistischen Parteihochschule in Moskau, Wjatscheslaw Szostakowski. Die jüngsten Signale bei den verschiedensten Wahlgängen zeigen, dass überall dort, wo Reformer aufgetreten sind, die dem Establishment zugeordneten Kandidaten abgeschlagen wurden. Allein 85% des Moskauer Stadtsowjets sind nunmehr völlige Neulinge, die wohl mehrheitlich Mitglieder der KP. Mit hörbarem Aufatmen nahm Moskau auch den Sieg des ukrainischen Parteichefs Ivaschko in Kiew zur Kenntnis, der im ersten Wahlgang nicht erfolgreich war. In Weißrussland ist auch nach dem zweiten Wahlgang noch jedes vierte Mandat des Republiksowjets vakant, aber offenbar hat die Republikanische Ökologische Union von Weißrussland, die der Partei schwere Auseinandersetzungen liefert, ihre schon starke Position noch verbessert. Dies alles geschieht bisher, ohne dass es eine ernstzunehmende andere Partei gäbe. Wenn sich nun die radikal-reformerische Gruppe im Volkskongress in eine sozialdemokratische Partei verwandelt, dann könnte das zu einer parteipolitischen Strukturveränderung massivster Art führen. In ihr blieben dann die Kommunisten nur noch mit opportunistischen Reformkräften und den Konservativen unter sich, die nach Ansicht der Demokratischen Plattform sowieso nur kosmetische Reformen wollen. Während Gorbatschow Estland davor warnte, dem Beispiel Lettlands zu folgen, kommt aus der dritten baltischen Sowjetrepublik die Bestätigung, dass auch dort die für die Unabhängigkeit eintretenden Kandidaten nach der Wahl vom Sonntag die Mehrheit im neuen Parlament bilden werden. Neuer Anlass also für Sorgen in Moskau. Unterdessen verschärft man dort den Druck auf Vilnius. Hans-Peter Riese berichtet. In Moskau Moskau hält sich seit gestern eine Verhandlungsdelegation des obersten Sowjets Litauens auf, die Gespräche über die Bedingungen eines Austritts dieser Republik aus der UdSSR mit der sowjetischen Führung führen soll. Dieser vom Parlament in Vilnius gewählten Delegation gehört dem Vernehmen nach auch der Vorsitzende der unabhängigen kommunistischen Partei Litauens, Brazauskas, an. Die Delegation ist in Moskau allerdings bisher nicht empfangen worden. Vor dem obersten Sowjet der Republik Litauen hat dessen Vorsitzender Vytautas Landsbergis die jüngsten Maßnahmen der sowjetischen Regierung zurückgewiesen. Sie seien ein Akt der Aggressivität. Nach dem Rechtsstandpunkt Litauens sei diese Ausdehnung, so wie es heißt, der Zuständigkeit Moskaus auf die Republik seltsam. Landsbergis bezeichnete die direkte Unterstellung der Betriebe unter den Unionsministerien in Moskau als nicht notwendig, vermied es indessen, sie als nicht rechtmäßig zu qualifizieren. Tatsächlich gehören nach sowjetischer Rechtsauffassung zahlreiche Betriebe in Litauen der Union, und die Regierung in Moskau hatte gestern in einer amtlichen Stellungnahme davor gewarnt, diese Betriebe zu reprivatisieren oder durch einseitige Entscheidungen ihre Rechtsform zu verändern. Landsbergis versicherte, dass es keine Anzeichen für Destabilisierung in Litauen gebe. Es werde überall gearbeitet und die Lage sei ruhig und normal. Offenbar haben die massiven Proteste aus Moskau und die Demonstrationen der sogenannten Interfront, einer Bewegung, die für sich in Anspruch nimmt, die Interessen der russischen Minderheit zu vertreten, insofern Wirkung gezeigt, als Landsbergis erstmals die Möglichkeit andeutete, ein Referendum über die Frage des Austritts aus der UdSSR durchzuführen. Allerdings verlangte der Republikchef vorher die Aufhebung des, wie er sich ausdrückte, Besatzungsregimes durch Moskau. Ein Gesetzentwurf, den der oberste Sowjet der UdSSR in seiner laufenden Sitzungsperiode noch beraten will, sieht eine 5-jährige Übergangsfrist für austrittswillige Republiken vor, sowie 2 Volksentscheide jeweils am Anfang und am Ende dieser Frist. Den radikalen Weg Litauens wollen die beiden anderen baltischen Republiken Estland und Lettland offensichtlich nicht gehen. In beiden Parlamenten, die am Wochenende gewählt worden waren, haben die Volksfronten zwar eine Mehrheit errungen, verfügen indessen nicht über die zur Verfassungsänderung notwendige Zweidrittelmehrheit. Gorbatschow hatte gestern, nachdem er den Antwortbrief Landsbergis auf sein Telegramm entgegengenommen hatte, auch eine estnische Delegation empfangen, die ihn vor allem um eine schnelle Antwort über die angekündigten neuen Unionsvertrag ersucht hat, damit man über den Status der Republiken in einer künftigen Föderation Bescheid wisse. In Peking begann die erste Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung vor jetzt bald einem Jahr. Den Auftakt gab heute Ministerpräsident Li Peng mit einem Rechenschaftsbericht. Dazu China-Korrespondent Ludwig Tam. Als großen historischen Sieg bezeichnete Ministerpräsident Li Peng am Beginn des Tätigkeitsberichtes seiner Regierung vor dem Volkskongress heute Vormittag das Massaker von Peking am 4. Juni des Vorjahres. Die friedliche Demonstration von Studenten und Bürgern war nach Li Peng der kritischste Augenblick, bei dem es um Leben oder Tod des Staates und der Nation gegangen sei. In diesem Augenblick hätten die proletarischen Revolutionäre der älteren Generation das Ruder herumgeworfen. Der Volksbefreiungsarmee, die mit Panzern und automatischen Waffen die Demonstrationen blutig beendete, zollte Li Peng Hochachtung. Innenpolitisch spiegelte sein Arbeitsbericht auch sonst alles das wider, was die Partei in den letzten Monaten propagierte. Vor allem das Festhalten an der Macht der kommunistischen Partei mit ihren stalinistisch-maoistischen Zügen, die These, dass nur ein kommunistisches China eine Zukunft habe und die Abwehr aller politischer Ideen aus dem Westen. Der Ministerpräsident wörtlich: eine kleine Anzahl von Leuten in China, die auf der bürgerlichen Liberalisierung beharrten, propagierten den politischen Pluralismus und das Mehrparteiensystem und versuchten im Grunde, die Volksmassen von der Demokratie auszuschließen. Als erfreulich findet Li Peng, dass die ideologische Arbeit endlich wieder verstärkt worden sei. Einige bewährte Vorschriften und Methoden seien wieder eingeführt worden. Besonders unter Kindern und Jugendlichen müsse die Erziehung zum Festhalten am Sozialismus und Kommunismus, zum Kampf gegen bürgerliche Liberalisierung intensiviert werden. Liebherr sprach sogar von einem sich verschärfenden Klassenkampf und begrüßte die landesweite Kampagne zur Nacheiferung des Mustersoldaten Lei Feng. Die Bereiche Theorie, Literatur, Kunst, Verlagswesen, Film, Fernsehen sollten beharrlichem Sozialismus und dem Volke dienen. Wirtschaftspolitisch erwähnt der Bericht die Verlangsamung der Inflationsrate, weist aber auf eine ganze Reihe von Problemen hin, etwa disproportionale und unrationelle Strukturen, unvernünftige Mechanismen, niedrige Effizienz, Absatzflaute, drastischer Rückgang des industriellen Wachstums, der im Vorjahr ein historisches Tief erreichte. Experten werfen der Regierung vor, im dritten Quartal des Vorjahres Gegenmaßnahmen versäumt zu haben. Li Peng versicherte, Reformen und Öffnung gingen weiter, betonte gleichzeitig aber den marxistisch-ideologischen Rahmen dafür und die Abwehr der westlichen Gedanken. Im außenpolitischen Teil seiner Rede sprach der Ministerpräsident immer nur vage von Wandel und Veränderungen in Osteuropa, ohne sie beim Namen zu nennen. Für die Wiedervereinigung Deutschlands habe seine Regierung Verständnis, doch müsse das auch dem Frieden und der Stabilität in Europa und in der ganzen Welt dienen. Die knapp 3000 Abgeordneten, die zum ersten Mal seit dem Massaker tagen, werden sich diesmal 15 Tage lang vornehmlich mit wirtschaftspolitischen Fragen beschäftigen. Eine Änderung des Joint-Venture-Gesetzes soll es künftig erlauben, auch einen Ausländer zum Generalmanager zu machen. Der Kongress hat den Vorsitz der staatlichen Militärkommission neu zu besetzen, nachdem Deng Xiaoping im letzten November seinen Rücktritt erklärte, ebenso wie von der Militärkommission der Partei. Parteichef Jiang Zemin, der schon den Vorsitz der Partei-Militärkommission erhielt, wird auch zum Vorsitzenden der staatlichen Kommission bestellt werden. Noch in Moskau ist bisher alles Pulver verschossen worden, wenn auch der Pulverdampf mehr und mehr die Aussicht auf die Situation vernebelt. Diese Situation kann man von zwei Standpunkten aus sehen, einem rechtlichen und einem politischen. Rechtlich hat Moskau eine starke Position. Zwar hat der Westen die Eingliederung der drei baltischen Staaten in die UdSSR niemals anerkannt, aber die deutliche Zurückhaltung gegenüber der Unabhängigkeitserklärung Litauens lässt erkennen, dass gegenwärtig niemand an einer Konfrontation mit Moskau Interesse hat. Vilnius wird also seine Unabhängigkeit allein aufgrund der inneren Verhältnisse in der Sowjetunion erringen müssen. Das aber heißt allemal, die kleine Ostseerepublik ist auf den guten Willen Moskaus angewiesen, entsprechende rechtliche Voraussetzungen für den Austritt überhaupt erst einmal zu schaffen. Immerhin hat Gorbatschow dies zugesagt, wenn auch mit Fristen und Mechanismen, die den Litauern wenig behagen. Politisch ist Vilnius in einer zwar ebenfalls nicht gerade glänzenden, aber doch relativ besseren Situation. Der Unabhängigkeitswille aller drei baltischen Staaten ist eine politische Realität, die Gorbatschow offensichtlich schon seit einiger Zeit anerkannt hat. Nur noch unverbesserliche Stalinisten dürften annehmen, dass man diese Beute der Vorkriegskumpanei der beiden Diktatoren auf Dauer behalten kann. Es ist aber verständlich, dass der gerade gewählte Staatspräsident sein Amt nicht damit antreten will, dass er gleich drei Republiken aus der Union verliert. Wenigstens der Schein muss gewahrt bleiben und das heißt, es muss ein innersowjetischer Austrittsmechanismus geschaffen werden und eine ausreichende Übergangsperiode vorhanden sein. Indessen kann Gorbatschow nicht annehmen, dass er diese Frist durch Druck allein erreichen kann. Im Gegenteil. Nur flexibles Eingehen auf die Situation kann sowohl Zeitgewinn als auch eine einigermaßen befriedigende Lösung in der Sache einbringen. In den Fällen Lettland und Estland ist der Entscheidungsdruck wesentlich geringer, weil dort die inneren politischen Kräfte ausgeglichener sind. In keiner dieser beiden Republiken haben aufgrund der demografischen Verhältnisse die Volksfronten die Zweidrittelmehrheit für die notwendigen Verfassungsänderungen. In Litauen indessen spielt sich, wenn man so will, die eigentlich kriegsentscheidende Schlacht ab. Was die unbeugsamen Litauer in Moskau herausholen, das wird man den Esten und Letten dann nicht mehr verweigern können. Deshalb also wird jetzt von beiden Seiten hochgespielt und öffentlich gepowert. Landsbergis, der schmächtige, aber politisch starke Führer der Sayudis, hat heute erstmals angedeutet, dass er noch ein Ass im Ärmel hat. Wenn Moskau unbedingt ein Referendum wolle, so Landsbergis vor dem obersten Sowjet seiner Republik, dann könne dies unter bestimmten Bedingungen stattfinden. Ergebnis versteht sich wie gehabt. Die Bedingungen allerdings sind starker Tobak und lauten Ende des Besatzungsregimes. Mit ihrer Vergangenheit wird die DDR noch eine Weile zu tun haben und dabei gerät immer wieder die Aktivität des allumfassenden Staatssicherheitsdienstes in den Vordergrund. Mit Misstrauen wird beobachtet, wie wirksam die Auflösung tatsächlich verläuft und immer wieder gibt es Anlass zu Zweifel. Dabei spielt auch die Schwierigkeit eine Rolle, abgesicherte Informationen zu bekommen. Dies gilt ebenso für die jetzt bekannt gewordenen Mutmaßungen über etwaige geheimdienstliche Verpflichtungen der gerade frisch gewählten Volkskammerabgeordneten. Immerhin hat sich der Regierungsbevollmächtigte der DDR zur Auflösung des alten Sicherheitsapparates, der Bürgerrechtler Werner Fischer, jetzt mit dem Stand seiner Erkenntnisse an die Öffentlichkeit gewandt, wobei die Informationen wohl ebenso von Belang sind wie die geäußerten Vorbehalte. Also ich würde nicht so weit gehen, von Erkenntnissen zu reden. Wir haben eine Fülle von Informationen und Hinweisen, im Übrigen schon vor der Wahl erhalten. Diese Informationen, die wir haben, verdichten sich derart, dass wir denken, nicht mehr warten zu können, bis der Beschluss des runden Tisches, wonach also ein unabhängiger Untersuchungsausschuss eingesetzt werden soll, der die Kandidaten der Volkskammer einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen soll. Wo kommen denn diese Informationen her und wie verlässlich sind sie nach Ihrem Eindruck? Die sind zum größten Teil mündliche Informationen, auch ehemaliger Mitarbeiter der Staatssicherheit, die sich allerdings alle einander ergänzen. Mindestens sind sie so angelegt, dass man sie ernsthaft prüfen muss. Man kann sie nicht einfach ignorieren. Nun hat die Volkskammer 400 Abgeordnete. Wie viele von Ihnen, glauben Sie denn, sind von diesen Informationen betroffen? Also ich bin zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht imstande, hier Zahlen zu nennen oder irgendwelche Schätzungen vorzunehmen. Ich gehe einfach davon aus, dass ein Bedürfnis in der Bevölkerung besteht, Klarheit darüber zu haben. Hat man die richtigen Leute gewählt? Hat man die richtigen Partei gewählt? Der amtierende Vorsitzende des Demokratischen Aufbruchs, Pfarrer Rainer Eppelmann, hat von 40 gesprochen, wohl eine Mindestzahl. Würden Sie dies teilen? Bei allem Vorbehalt, sie scheint mir wahrscheinlich. Was werden Sie denn jetzt mit diesen Informationen machen? Es gibt jetzt die Möglichkeit, Akteneinsichten vorzunehmen. Das werden wir nicht tun. Wir als Regierungsbevollmächtigte auf keinen Fall. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg hat sich angeboten, hier zu vermitteln. Und der derzeitige Stand ist der, dass also im Beisein des Bischofs und anderer Mitglieder der Kirchenleitung und des Staatsanwaltes Akteneinsichten vorgenommen werden können. Nun heißt es ja auch, dass nicht nur Mitarbeit bei der Staatssicherheit, sondern auch beim Bundesnachrichtendienst in Rede steht. Was können Sie denn dazu Näheres sagen? Ja, das ist der eigentliche Grund, weshalb wir hier alarmiert sind und weshalb wir auch die Öffentlichkeit dazu suchen. Es gibt eine erhebliche Anzahl von Hinweisen, die genau das untermauern. Diese Mitarbeit datiert, das ist sehr schwer zu sagen. Also ich gehe davon aus, dass es einige Wochen her ist. Man hat sicherlich unter Ausnutzung dieser Situation, es gibt keine Staatssicherheit mehr, aber es gibt den KGB, so verschaffte man sich eine Legitimation, hier wirksam zu werden. Und man hat natürlich den Versuch unternommen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, ich habe dafür keine Beweise, muss ich sagen, dass man sich ehemaliger inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit bedient. Berlin. Alle 400 Abgeordneten der neuen DDR-Volkskammer sollen auf ihre Vergangenheit als mögliche Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes überprüft werden. Dies hat das Dreierkollegium vorgeschlagen, das die Auflösung des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes überwacht. Der evangelische Landesbischof Fork sagte, es gebe ernstzunehmende Hinweise, dass Abgeordnete in unterschiedlicher Weise für den Staatssicherheitsdienst tätig gewesen seien. Fork hat über die Stasi-Affäre heute in West-Berlin mit Bundespräsident von Weizsäcker gesprochen. Weizsäcker habe die Überprüfung der Volkskammerabgeordneten begrüßt, sagte der Bischof. Ost-Berlin. In der neuen Volkskammerfraktion der SPD gibt es offenbar Meinungsunterschiede über eine mögliche Beteiligung der DDR-Sozialdemokraten an der Ostberliner Regierung. Parteichef Böhme bezeichnete es als denkbar, dass die Fraktion nicht der Empfehlung des Parteirates folgen werde, in die Opposition zu gehen. Die 87 SPD-Abgeordneten in der neuen Volkskammer beraten gegenwärtig über den künftigen Kurs. Vorstand und Parteirat der DDR-SPD hatten ihr Nein zu einer Koalition mit der konservativen Allianz für Deutschland bisher vor allem mit der Beteiligung der DSU an einem solchen Bündnis begründet. Ost-Berlin. Die oppositionellen Bürgerbewegungen und die Grünen in der DDR schließen sich zu einer gemeinsamen Volkskammerfraktion zusammen. Die Fraktion hat 20 Abgeordnete. Sie wurden für das neue Forum Demokratie Jetzt, die Initiative für Frieden und Menschenrechte sowie für die Grüne Partei und den unabhängigen Frauenverband in die Volkskammer gewählt. Köln. Bundesdeutsche Sicherheitskräfte haben einen mutmaßlichen Spion des sowjetischen Geheimdienstes verhaftet. Der Beamte war im Amt für Studien und Übungen der Bundeswehr in Bensberg bei Köln beschäftigt. Zu den Aufgaben des Amtes gehört die Organisation von Großübungen wie Wintex, der Bundeswehr und der NATO. Dem Verhafteten wird vorgeworfen, seit Jahren geheimes Material an den Osten verraten zu haben, schreibt die Bild-Zeitung in ihrer morgigen Ausgabe. Konstanz. Bundeskanzler Kohl rechnet damit, dass die deutsche Vereinigung bis Ende 1992 vollzogen sein wird. Damit würden die deutsche Einheit und die Vollendung des europäischen Binnenmarktes zeitgleich realisiert werden, sagte der Kanzler zum Abschluss der deutsch-spanischen Konsultationen am Bodensee. Mit 2 Tagen Zeitverzögerung beginnt jetzt eine zunächst auf dem Bezirk Erfurt begrenzte Aktion, DDR-weit Wellen zu schlagen. Im Süden des Landes nämlich war das örtliche Bürgerkomitee zur Auflösung der Staatssicherheit auf Hinweise über eine mögliche Verwicklung von Kandidaten für die Volkskammerwahlen mit der Staatssicherheit gestoßen. 4 der 41 Bewerber, so hieß es, seien ehemalige Geheimdienstler gewesen. Die Frage, ob noch andere Abgeordnete betroffen sein könnten, beschäftigt inzwischen in Ost-Berlin den zuständigen Regierungsbeauftragten Werner Fischer, das Bürgerkomitee und den berlin-brandenburgischen Bischof Gottfried Forg. Schätzungen wollten von mindestens 40 Verdachtsfällen insgesamt wissen und außerdem war auch von Aktivitäten des Münchner BND unter den Neuparlamentariern die Rede. Um Klarheit in die undurchsichtige Angelegenheit zu bringen, sollen nun alle 400 Abgeordneten schnellstmöglich sicherheitstechnisch durchleuchtet werden. Und außerdem nahm der Ostberliner Bischof Kontakt mit Bundespräsident von Weizsäcker auf. In einem Schreiben der Regierungsbeauftragten zur Auflösung der Staatssicherheit an alle in der Volkskammer vertretenen Parteien und Wählerverbindungen, das heute formuliert wurde, ist von ernstzunehmenden Hinweisen auf eine Zusammenarbeit von Abgeordneten mit der Staatssicherheit die Rede. Weiter heißt es in dem am Nachmittag von Bischof Forg vor der Presse verlesenen Brief: Um solche und anders geartete Verdächtigungen auszuschließen und dadurch den Schutz und die Integrität der Abgeordneten zu gewährleisten, erbitten wir Ihre Zustimmung zur Überprüfung der Mitglieder Ihrer Partei-Wählerverbindung, die in die Volkskammer gewählt wurden. Die Überprüfung würde in Anwesenheit eines Beauftragten des Generalstaatsanwaltes durch einen Vertreter Ihrer Partei Wählerverbindung sowie eines Vertreters der Kirchen in der DDR stattfinden. Bei einer Bestätigung des Verdachts, so wird weiter vorgeschlagen, soll der Betroffene Einsicht in die vorhandenen Unterlagen erhalten und dann eine Stellungnahme abgeben. Bis zum kommenden Freitagnachmittag soll über dieses Verfahren Einverständnis hergestellt werden. Danach bliebe eine Woche Zeit für die Überprüfungen bis zur ersten Sitzung der neuen Volkskammer. Ungewiss erscheint dagegen eine Verpflichtung von Abgeordneten auch für den Bundesnachrichtendienst, von der am Vormittag der Regierungsbeauftragte Fischer gesprochen hatte, wenn auch unter Vorbehalt. Bischof Forg bezeichnete am Nachmittag solche Vermutungen als irrig. Es tut mir leid, dass Herr Fischer das gesagt hat, es entspricht aber nicht den wirklichen Absprachen, die getroffen waren. Das ist ein reines Gerücht, dass diese Mitteilungen übergeben müssen am Bundesnachrichtendienst, dass die Namen dort vorliegen. Das mag so sein, das kann ich nicht beurteilen. Und natürlich würde unsere Bemühung, die Integrität unseres neu gewählten Parlaments zu sichern, auch in dieser Richtung mit zu verstehen sein, dass wir auch vor einem Einfluss westlicher Politiker etwa auf einzelne Leute, die man dann unter Druck setzen könnte, sie müssen dies oder jenes tun, dabei gewährleistet sein müsste. Mit Bundespräsident von Weizsäcker habe er dieses Thema jedoch nur in dieser Form und nur ganz allgemein angesprochen. Das Treffen hat, wie Forg berichtete, bereits am Morgen stattgefunden, weil sich von Weizsäcker ohnehin in West-Berlin aufgehalten habe. Er habe auch den Bundespräsidenten einschalten wollen, erklärte der Ost-Berliner Bischof, ihm liege sehr an der Wahrung der Integrität der Volkskammer. Gestern starben in Rumänien 6 Menschen und 300 wurden verletzt. Sie starben in der Stadt Turgu Mures. Das ist in Siebenbürgen. Dort leben viele Ungarn. Der Zorn der Masse hatte sich gegen sie gerichtet. Es ist wieder Ruhe eingekehrt in Turgu Mures. Das Militär verhängte den Ausnahmezustand. Doch die Ruhe drückt darüber hinweg, dass auch in Rumänien Nationalitätenkonflikte schwelen. Ein erhebliches Problem für die Übergangsregierung Iliescu, die sich seit dem Sturz des Ceausescu-Regimes bemüht, das Land zu stabilisieren.